erhebe deine Stimme im Geist. Halleluja. Halleluja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du hier bist, Herr. Wir danken dir, dass du mit deiner Macht, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit hier bist, in uns bist, Herr. Wirksam bist, aus unserem Innersten hervorkommst, Herr. Ströme lebendigen Wassers, Herr. Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für diesen Raum deiner Macht und deiner Kraft, Herr. Shakarabasi karabasi karabasi karabasi karabasi e karabasa karabasi karabasi karabasi e da karabasi karabasi karabasi orabasi karabasi. Halleluja, halleluja. Lass uns mal alle im Geist singen. Lass wirklich einfach mal diesen Strom des Geistes aus deinem Innersten heraus. Lass uns einfach auf einem Ton bleiben, auf einem Akkord bleiben und lass uns einfach diesen Strom aus unserem Innersten hervorfließen. Wir brauchen verzweifelt dein Wirken in unseren Nationen, Herr. Hier sind wir, Herr, als deine hungrigen Kinder, Herr, die sich ausstrecken und die sagen, ja, ja, Herr, wir brauchen dich, Herr. Oh, danke, Herr, dass du in uns, Herr, deine Ströme aktivierst, Herr. Danke, dass du in uns deine Kräfte aktivierst, Herr. Halleluja, die Kräfte der zukünftigen Welt, Herr. Danke, dass du sie in uns aktivierst, dass du sie in unserer Mitte aktivierst, Herr. Vater, wir verbinden uns mit deiner Durchbrechersalbung heute Abend, Herr. Du bist der Herr der Durchbrüche, Baal Perazim, Herr. Der Herr der Durchbrüche, und wir verbinden uns heute Abend mit dieser Durchbrechersalbung, Herr. Herr, mit dieser Salbung, wo wirklich auf jedem Wort, das wir sprechen, Durchbruch drauf liegt. Wo jedem, auf jedem Wort, das wir sprechen, wo jedes Wort, das wir sprechen, ins Schwarze trifft, Herr. Und in der unsichtbaren Welt den Unterschied macht, Herr. Herr, wo in der unsichtbaren Welt Dinge geschiftet werden, Herr. Mit jedem Wort, das wir sprechen, Herr. Wir verbinden uns mit dieser Durchbrechersalbung heute Abend. Komm, geh rein im Geist, sing im Geist. Ja, la la la, no no no no no no no no. Ja, la la la la, no no no no no no. Ja, la la la la, ja, la la la la, no no no no no no no no no no no no no. Ja, la la la, no no no no no no no no no. Ja, la la la, no no no no no no no no no no no no no no no. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, für deine Engel, die jetzt in den Raum kommen, noch mehr, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass sie darauf warten, Herr, wirklich zu lauschen, Herr, nach dem Wort, das gesprochen wird, Herr. Lauschen auf das, was auf unser, durch unsere Münder gesprochen wird, Herr. Lauschen, Herr, nach Arbeitsaufträgen für sie, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du wirklich deine Engelspräsenz mit uns sein lässt heute Abend, die wirklich unsere Gebete in eine andere Ebene tragen, Herr. Danke, Vater, Herr, auf eine Ebene der Wirksamkeit, auf eine Ebene des Durchbruchs, Herr, wie nie zuvor, Vater. Danke, Herr, für Durchbruch wie nie zuvor, Heiliger Geist. Halleluja, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes, yes, yes, yes. Ja, Halleluja. Alexander, prophezei. Ja. Genau. Ja, ja, ja, ja, ja. Da ist Durchbruch in der Luft. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Halleluja, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Halleluja. Ich hatte vor etwa 2,5 Monaten hatte ich eine geistliche Erfahrung mit dem Herrn. Und in dieser Erfahrung habe ich wirklich gesehen, wie dichte Ströme vom Himmel heruntergekommen sind. Und ich wusste im Geist, das sind nicht irgendwelche Ströme, sondern das ist der Geist des Gebets. Das ist der Geist des Gebets. Das sind Ströme des Gebets. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass Gott wirklich diesen Geist kollektiven Gebets ganz neu auf uns freisetzen will und über uns freisetzen will, wirklich wie Sturzbäche des Gebets, wie Sturzbäche einfach der Autorität und der Vollmacht auch im Gebet. Ich habe das so gesehen, wie der Himmel ist offen und diese Sturzbäche des Geistes des Gebets fließen. Und das alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns einfach nur damit verbinden im Geist. Wir müssen uns einfach nur damit verbinden im Geist. Halleluja. Also streck dich einfach gerade mal aus. Verbinde dich im Geist wirklich mit diesen Sturzbächen. Sturzbäche des Geistes des Gebets. Oh, Sturzbäche. Sturzbäche, Sturzbäche, Sturzbäche, Sturzbäche. Oh, Sturzbäche, Sturzbäche des Gebets. Halleluja, Sturzbäche des Gebets. Sturzbäche, Sturzbäche des Gebets. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sturzbäche des Gebets. Oh, Sturzbäche des Gebets. Oh, Sturzbäche des Gebets. Sturzbäche des Geistes des Gebets. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Oh, Sturzbäche des Gebets. Oh, Sturzbäche. Sturzbäche des Gebets. Halleluja, Halleluja. Sturzbäche des Gebets. Sturzbäche, Sturzbäche, Sturzbäche, Sturzbäche. Oh, direkt von seinem Thron. Der Himmel ist offen. Du kannst dich damit verbinden, auch wenn du über Livestream zuschaust. Oh, das sind Sturzbäche. Sturzbäche des Geistes des Gebets. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Sturzbäche, Sturzbäche. Oh, Jesus. Der Himmel ist offen. Und da ist ein Geist vom kollektiven Gebet. Da ist ein Geist vom kollektiven Gebet. Oh, Rakamanda lalabashi kadalalando dolo. Mehr, Herr. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, Sturzbäche. Sturzbäche. Oh, Sturzbäche. Sturzbäche. Jesus. Halleluja. Hey, Rabba, Sakaraman. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, fall, Heiliger Geist. Fall noch mehr. Auch auf jeden, der im Livestream zuschaut. Komm mit einer solchen Power, auf einer solchen Power auf uns, Herr, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben, Herr. Mit einer Power für Gebet, Herr, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Komm, Heiliger Geist, voll Heiliger Geist auf die ganzen Glory Life Schüler, jeden, der über Livestream dabei ist, jeden, der heute Abend hier ist, alle, die live dabei sind, alle, die über Livestream dabei sind, voll Heiliger Geist. Oh, voll noch mehr Heiliger Geist. Oh, voll noch mehr Heiliger Geist. Noch mehr Heiliger Geist. Halleluja. Oh, Jesus, Geist des Gebets, oh, Geist des Gebets, Halleluja, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Halleluja, oh, lass dich füllen, lass dich füllen, lass dich füllen, lass dich füllen, lass dich füllen, lass dich füllen, oh, also es gibt Feuerzungen für Evangelisation, aber es gibt auch Feuerzungen für Gebet. Feuerzungen für Gebet. Oh, Jesus. Ja. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, we praise you, we praise you, Lord, we praise you, Jesus. Oh, let us arise into the highest realms of your glory. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Lass uns diese höchsten Räume deiner Herrlichkeit anzapfen heute Abend. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Shekere manana masi karala na na. Oh, rakema manana na na na na na na na. Ja, Halleluja. Ja, kommt, lass uns das prophetisch freisetzen, auch spezifisch jetzt für den Monat Januar. Lass uns wirklich auch über dem Leib Christi insgesamt und in unserem Land, lass uns diesen Geist des Gebets freisetzen. Für uns selber, aber auch für Menschen um uns herum. Lass uns wirklich diese Entschiedenheit, diese Hingabe, dieses Feuer des Gebets freisetzen. Ja. Die Verheißung Sacharja 12, Vers 10 soll zustande kommen, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieß sich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Halleluja. Lasst uns wirklich im Gebet einstehen gegen jeden Geist der Lauheit. Lasst uns einstehen, auch jetzt auch in dieser Fastenzeit auch spezifisch. Lasst uns wirklich freisetzen, Freude am Gebet und Fasten. Ja, ihr könnt es einblenden, genau die Anliegen für Januar. Freude am Gebet und Fasten. Lasst uns freisetzen, super persönliche Zeiten auch mit Gott. Lasst uns einmal wirklich diesen Gebetsflow freisetzen in dieser ersten Runde. Und ich denke, wir können sogar so machen, wir können einfach gerade jetzt in dieser ersten Runde machen wir es jetzt noch so. Einfach schnapp dir einfach, damit wir nicht aus diesem Fluss jetzt rauskommen, in dem wir drin sind. Schnapp dir einfach zwei, drei Leute um dich herum, tut euch einfach in der Kleingruppe zusammen und setzt einfach diesen Geist des Gebets jetzt frei. Immer so drei, vier, fünf Leute zusammen, einfach tut euch kurz zusammen und lasst uns einfach diesen Geist des Gebets freisetzen, okay? Ganz spezifisch auch für den Monat Januar. Ja, viele, viele Gemeinden fasten auch jetzt eine Zeit im Januar, beten speziell. Also lasst uns diesen Geist des Gebets und des Flehens freisetzen. Und dann sind auf der zweiten Seite der Gebetsanliegen, habt ihr dann einfach auch noch die spezifischen Veranstaltungen, besondere Veranstaltungen im Januar, die hier so bei Glory Life stattfinden. Es ist natürlich nur eine Auswahl davon, aber so ein paar besondere Veranstaltungen, die könnt ihr mit ins Gebet reinnehmen dann. Und während ihr betet, lasst euch einfach selber weiter mit diesem Geist des Gebets erfüllen, okay? Halleluja. Das Lobpreisteam kann jetzt gerade noch oben bleiben. Alexander, beziehungsweise ihr anderen könnt runter da. Alexander und Andrea können noch spielen. Einfach und die anderen, ihr könnt einfach mit einklinken euch ins Gebet. Halleluja. Und ihr über Livestream klingt euch einfach mit ein. Lasst uns einfach diesen Geist des Gebets freisetzen. Die Anliegen werden eingeblendet und es wechselt dann immer so alle eineinhalb Minuten etwa. Wechselst dann, das sind dann noch die spezifischen Termine auch im Januar, für die wir spezifisch beten, auch mit drauf. Halleluja. Lasst uns den Geist des Gebets freisetzen. Herr Vater, wir danken dir für einen Monat des Durchbruchs, Herr. Wir danken dir, dass du Januar zu einem Monat des Durchbruchs machst, Herr. Im Gebet, Herr, danke, Vater, Herr, für den Geist des Gebets, den du ausgehst auf uns alle, Herr, den du ganz neu ausgehst auf dein Leib in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, Herr, in Europa insgesamt. Danke, Vater, Herr, dass du deinen Geist ausgehst, Herr, dein Geist des Gebets und des Flehens, Herr, wie nie zuvor, dein Geist des Durchbruchs, Herr. Danke, Vater, für Durchbruch, Herr. Durchbruch, Herr, in all den Veranstaltungen im Monat Januar, Herr. Durchbruch, Herr, in allen Gottesdiensten, Herr. Durchbruch, Herr, in allen Gebetsabenden, Herr, im prophetischen Abend, Herr. Durchbruch beim Encounter-Wochenende, Herr. Durchbruch der Befreiung, Herr. Durchbruch der Heilung, Herr. Auch beim Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, Herr. Danke für Durchbruch, Herr. Durchbruch unter den Glory House-Leitern, Herr. Durchbruch, Herr, unter den ukrainischen Flüchtlingen, Herr. Wir danken dir für Durchbrüche, Herr. Im Monat Januar, Herr, wir proklamieren, Januar, Monat des Durchbruchs, Herr. Oh, Durchbruch, Herr. Und Durchbrüche passieren. Komm, lass uns mal Jesus wirklich einen Durchbruchsapplaus geben. Halleluja. Er ist der Herr der Durchbrecher. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt dürft ihr euch mal kurz hinsetzen zwischendurch. Dann positionieren wir uns wieder neu. Halleluja. Oh, Halleluja. Eine zweite Sache, die Gott mir gezeigt hat in dieser Erfahrung, die ich da hatte im Oktober mit diesem Geist des Gebets, wo ich diese Ströme des kollektiven Gebets gesehen habe, wie sie vom Himmel runterkam. Eine zweite Sache, die ich empfunden habe in dieser Begegnung, war, welche Kraft darauf liegt, wenn wir Verheißungen beten. Wenn wir die Verheißungen Gottes nehmen, wenn wir zu den Dingen, die wir beten, das passende Wort Gottes nehmen, also das Wort, das Gott uns dafür gibt, und wirklich diese Verheißungen beten. Und ich habe wirklich gesehen in dieser Erfahrung, es war so, der erste Teil war, ich habe diese dichten Ströme gesehen. Also so wie es eigentlich, Regensströme, wie es eigentlich in der Natur gar nicht gibt. Also wirklich, wie wenn es wirklich mit einem Platsch alles vom Himmel runterkommt. Also so dicht regnet es in der Natur. So gut, vielleicht in den Tropen manchmal, aber so habe ich das gesehen. Es waren diese Ströme des Gebets. Und dann habe ich gesehen, wie wir in diesen Strömen standen, ja, da gibt es ja diesen Vers, Hebräer 4, Vers 16, wo es heißt, lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Gnade empfangen und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Ja. Also wir haben uns in diesen Strom gestellt und dann habe ich gesehen, wie wir wirklich in diesem Strom Verheißungen runtergerissen haben. Aber Verheißungen. Und deswegen hatte ich so auf dem Herzen für heute Abend, dass wir für jeden Monat einfach, wo wir bestimmte Anliegen durchbeten, jedes Mal auch passende Verheißungen beten. Und auf den Folien, die gleich eingeblendet werden, ihr hattet es schon im Monat Januar, da werden immer auch ein, zwei Verheißungen mit eingeblendet, Wort Gottes, die du nehmen kannst im Gebet, um diese Dinge freizusetzen. Ja, wir hatten jetzt gerade die Verheißung, Zacharia 12, Vers 10, über das Haus Davids werde ich den Geist des Gebets und des Flehens ausgießen, und außerdem Matthäus 18, 19, ja, das hatte ich vorher nicht mehr erwähnt, wenn zwei von euch auf der Erde eins werden, ja, übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Heute Abend sind wir mehr als zwei Leute hier, preis den Herrn, und über Livestream sowieso, also, aber hier auch. Und somit haben wir die Verheißung erfüllt und wir können eins werden. Und da liegt eine Power auf diesem Einswerden im Gebet. Okay? Und wir wollen jetzt einfach für den Monat Februar als zweites beten. Und ich sage gleich, wie wir das machen mit den Gruppen. Aber ich sage euch zuerst die Anliegen für den Monat Februar. Ich glaube, dass Gott den Leib Christi noch mehr positionieren möchte, damit er den Durchbruch empfangen kann, den Gott für uns bereits hat. Weil es ist nicht so, dass Gott im Himmel irgendwie Herrlichkeit zurückhält oder Ströme lebendigen Wassers zurückhält, weil er sagt, ist noch nicht die Zeit. 2026 gefällt mir nicht von der Jahreszahl her, deswegen das setze ich nicht so viel frei. So ist es nicht bei Gott, sondern da ist ständig Download vom Himmel. Da ist ständig, der Geist der Erweckung ist ständig da. Der Geist der Herrlichkeit, der manifesten Gegenwart Gottes ist ständig da. Entscheidend ist nur, dass der Leib Christi sich maximal positioniert, um es zu empfangen. Und deswegen, lasst uns beten im Monat Februar für diese verstärkte Ausrichtung des Leibes Christi, wirklich auf das Empfangen der Herrlichkeit Gottes. Ja. Ich hatte ja am 28. habe ich ja darüber gepredigt, über dieses Wort Jesaja 60, Vers 2. Ja, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Das heißt mit anderen Worten, die Herrlichkeit ist schon über dem Leib Christi aufgegangen. Wir müssen uns nur positionieren und dafür ist es wichtig, dass wir eben nicht auf die Finsternis dieser Welt schauen. Ja, wir leben in unruhigen Zeiten. Du kannst es jeden Tag in den Nachrichten hören. Das hat den Eindruck, dass wie mit Beginn des Jahres die Unruhe sich noch mal beschleunigt hat, nochmal verstärkt hat und du jetzt schon bald gar nicht mehr weißt, was jetzt irgendwann mal wird, ja, und alles irgendwie scheinbar im Durcheinander ist, ja, und das ist eine Sache im Geist und ich glaube, dass Gott damit im Endeffekt, ich werde am Sonntag auch noch ein bisschen drüber predigen, im Endeffekt hat Gott gute Pläne damit, aber entscheidend, damit diese guten Pläne durchkommen können, ist, dass der Leib Christi sich richtig positioniert, um das zu empfangen, was Gott jetzt hat. Wir brauchen nicht die Weisheit der Welt, wir brauchen auch schon gar nicht die Ängste dieser Welt und wir brauchen auch nicht die Sorgen dieser Welt, sondern wir brauchen die Herrlichkeit Gottes. Amen. Und dafür lasst uns positionieren. Deswegen, ihr könnt einblenden, für den Monat Februar wollen wir beten, um verstärkte Ausrichtung des Leibes Christi auf die Herrlichkeit. Herrlichkeit Gottes, die Dinge des Reiches Gottes, angesichts einfach von der zunehmenden Finsternis in der Welt. Ja, wir wollen beten, gegen die Versuchungen uns ablenken zu lassen. Und zwar egal, was es jetzt für Ablenkungen sein sollten, religiöse Ablenkungen, politische Ablenkungen, mediale Ablenkungen in jeder Hinsicht, soziale Ablenkungen, was auch immer es ist, dass wir uns nicht ablenken lassen davon, unseren Blick fest wirklich auf die aufgegangene Herrlichkeit auszurichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Die Frage ist nur, sehen wir das? Sind wir darauf ausgerichtet? Sind wir darauf positioniert? Leben wir unter diesem offenen Himmel? Verstehst du? Es ist nicht die Frage, wir müssen nicht beten, Herr, reiß den Himmel auf. Ja? O Heiland, reiß den Himmel auf, singen zwar manche Kirchen an Weihnachten, aber der Heiland hat den Himmel schon aufgerissen vor 2000 Jahren. Preist den Herrn. Amen. Wir müssen uns nur entsprechend positionieren. Okay? Und dafür ist es wichtig, dass wir nicht abgelenkt werden. Wir müssen essen vom Baum des Lebens. Das habe ich da auch gepredigt in der Botschaft am 28. Das heißt, wir müssen uns weigern, uns von Erkenntnis oder nach Erkenntnis auszustrecken, und wir müssen mehr essen vom Leben. Amen. Es geht nicht, natürlich gibt es eine geistliche Erkenntnis, das ist schon klar, aber es geht nicht um verstandesmäßige Erkenntnis. Du bist auch nicht geschützt vor den Unruhen dieser Zeit, indem du möglichst viel über sie weißt. Das ist manchmal so eine natürliche, das hat man damals bei Corona auch, so ein natürlicher Reflex. Ja? Es kommt was überein, was man nicht kontrollieren kann, was man nicht einordnen kann, und man versucht, die Kontrolle wieder zu gewinnen, indem man maximal Informationen sammelt. Und dann waren plötzlich alle Virusexperten, ja, weil jeder hat und jeder hat natürlich seine Meinung gehabt, wie das jetzt richtig ist und was falsch ist und so weiter und so fort. Also, wir wollen nicht in die Zeit zurück, preist den Herrn, ich will nicht groß daran erinnern, aber es geht darum, wir müssen uns weigern zu versuchen, die Kontrolle zu gewinnen durch Verstandeserkenntnis und anstattdessen vom Baum des Lebens essen. Amen. Das wollen wir tun. Und so wollen wir uns positionieren für das Empfangen der verheißenen größeren Herrlichkeit. Und da ist die Verheißung, Haggai 2, Vers 9, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Amen. Preist den Herrn. Und dann noch ein letzter Punkt, der auch mit zur Positionierung gehört. Wir wollen auch freisetzen, dass Gott weiter gottgewirkte Schlüsselbeziehungen auch im Leib Christi freisetzt, also verbindet im Leib Christi, sodass die Herrlichkeit maximal aufgenommen werden kann auch unter uns, in unserer Mitte. Ja, also Schlüsselbeziehungen, die jeden von uns persönlich, geistlich stärken und weiterbringen. Ja, auch eine Aussortierung. Ja, manche Dinge bringen dich einfach nicht weiter, sondern lenken dich nur ab, auch in Beziehungen. Du kannst, was weiß ich, mit deinen alten Kumpels aus der Kneipe noch 10 Jahre abhängen, aber du wirst geistlich dadurch nicht weiterkommen. Das ist einfach so. Ja, es sei denn, sie bekehren sich, dann wird es eine Kneipe für Jesus, preist den Herrn. Das ist auch gut, dann trinkt er für Jesus. Halleluja. Amen. Kann man auch wohl werden. Aber lass uns wirklich die göttlichen Beziehungen freisetzen, Freundschaften, geistliche Verbindungen zu Leitern, zu geistlichen Leitern, zu Geschwistern, auch Ehen, die Gott stiften will, im Geist, lass uns das freisetzen, einfach, dass Gott die Richtigen zusammenführt, denn Prediger 4,12 heißt es, wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Das heißt, je engmaschiger das Netz ist, von göttlich gewirkten Beziehungen auch, umso mehr von der Herrlichkeit kann auch getragen werden. Das lasst uns auch im Blick haben. Dabei geht es auch um Positionierung für die Herrlichkeit Gottes. Zum Beispiel, ich kann nur sagen, eine der entscheidenden Positionierungen für die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben war, dass Gott mich mit meiner Frau zusammengeführt hat. Weil es war genau die richtige Frau, um mich mit ihr zusammen zu positionieren für die Herrlichkeit Gottes. Es ist wichtig, dass du mit der richtigen Person verheiratet bist. Wenn du nicht zur Ehe berufen bist, dann ist in anderen Beziehungen natürlich umso wichtiger. Aber, und es ist auch nicht nur so, dass Ehepaare nur für sich sein sollten und nur sich selber genügen sollten, sondern da gibt es auch noch andere Beziehungen, die auch noch wichtig sind. Das ist auch wichtig, muss man manchmal auch Ehepaaren sagen. Also nicht nur um sich selber trennen und die eigene Zweierschaft, sondern auch noch andere Beziehungen sind wichtig. Aber lasst uns wirklich beten für das richtige Beziehungsgeflecht. Okay? Preist den Herrn. Gut, besondere Ereignisse werden euch eingeblendet für den Februar. Da haben wir die Glory Business Lounge zum Beispiel. Dann haben wir Hamburg, 8. bis 9. Februar, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, Intensivabend dort. Und dann haben wir am 14.2. haben wir Valentinseinsatz mit dem Evangelisationsteam. Wir haben Kaffee der Begegnung. Und am 20. Stimmt, oder? 14.2. Ja, es war schon Valentinstag, ja. Genau. 20.2. da bin ich im Chapter in Aalen, Christen im Beruf, also das lasst uns auch mit durchbeten. Okay, jetzt machen wir es so, die Anliegen werden, wie gesagt, die wechseln immer durch, so alle 1,5 bis 2 Minuten. Und jetzt machen wir es so, jetzt sind hier diese Pfosten und jetzt gehen wir in den Monat Februar. Das heißt, auch da hinten sind Pfosten. Vielleicht können wir die nicht nur ein bisschen besser verteilen. Die sind hier ein bisschen arg eng. Ja, aber dass wir sie besser verteilen, dass sie ein bisschen mehr Abstand haben voneinander. Genau. Das kannst du lassen, aber das andere ein bisschen weiter weg und da die auch noch ein bisschen rüber. Genau, weil zu jedem Pfosten versammelt sich einfach immer so, dass es ausgeht auf 12. Das sind wahrscheinlich vielleicht 6 Leute pro Pfosten oder so, schätze ich jetzt mal von der Zahl der Leute, die hier sind. Ich weiß es nicht genau. Aber schaut einfach so 5, 6, 7 Leute einfach um einen Pfosten rum, dass um einen Pfosten rumsteht. Und da beten wir jetzt für Februar. Und dann wechseln wir von Monat zu Monat. Wir wechseln symbolisch den Pfosten. Und ihr dürft auch die Gruppe wechseln. Ihr dürft also euch auch durcheinander mixen, ja, sodass ihr auch immer mal mit unterschiedlichen Leuten betet. Okay? Also, kommt an die Pfosten. Halleluja. Ja, vorher hat Drea gesagt, Pfosten kommt in der Bibel vor. Da habe ich gesagt, ja, du meinst Posten. Ja? Und da heißt es, das ist tatsächlich zum Gebet, auf meinen Posten will ich treten, auf den Wall will ich treten und will ausspähen, was er mit mir reden wird. Also jetzt lasst uns auch zum Pfosten auf den Posten treten. Okay? Los geht's in Jesu Namen. Und ihr, die über Livestream zuschaut, klingt euch mit ein. Betet einfach für den Monat Februar spezifisch um die verstärkte Ausrichtung des Leibes Christi auf die Herrlichkeit Gottes gegen Ablenkungen, gegen den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, für das Essen vom Baum des Lebens und für Schlüsselbeziehungen, einfach die Gott zusammenführt. Okay, los geht's. Tut euch zusammen in Jesu Namen. Okay, hier sind schon relativ viele. Okay, schaut einfach, dass wir wirklich zwölf Pfosten haben, 12 Gruppen haben. 1, 2, 3, 4. Wo ist da? Ihr seid da hinten. 5, 6. Da hinten ist noch ein Pfosten leer. Genau, hier vorne sind teilweise ein bisschen viele in einer Gruppe. Irina ist noch allein in ihrem Pfosten und da ist auch noch ein Pfosten. Okay, also genau. Okay, so. Hier, da sind auch noch relativ wenige an dem Pfosten. Okay. Ja, ich bin ja auch noch da. Keine Sorge. Okay, hier ist noch eine relativ kleine Gruppe. Sind noch irgendwo? Ja, genau, gehst du. Ja, super. Dann gehst du noch darüber. Ja, super. Okay, dann passt. Na, jetzt sind schon ziemlich viele, genau. So. Okay, gut. Also, los geht's in Jesu Namen. Let's pray. Vater, wir danken dir für deine Positionierung in allen Bereichen deines Leibes, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass jeder Einzelne in deinem Leib sich persönlich positioniert, Herr. Herr, in seinem Blick, in seiner Blickrichtung, in seiner Ausrichtung, Herr. Und danke, Herr, dass wir uns auch miteinander entsprechend positionieren, Herr. Dass wir uns zueinander positionieren, Herr. Dass wir uns in Einheit zueinander positionieren, Herr. Dass wir uns in Liebe zueinander positionieren. Dass wir uns in Schlüsselbeziehungen zueinander positionieren, Herr. Und dass wir wirklich bereit sind, Herr, diese größere Herrlichkeit zu empfangen, Herr. Mach dein Leib bereit in Jesu Namen. Denn größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und das nehmen wir in Anspruch in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gebt mir Jesus einen Applaus. Halleluja. Jetzt kommt der Monat März. Irina wird uns leiten für den Monat März und sagen, was für den Monat März wichtig ist. Und dann steigen wir entsprechend ein. Halleluja. Halleluja, ja, wir wollen freisetzen. Was wollen wir freisetzen? Die größere Herrlichkeit. Wir erleben schon Herrlichkeiten, wir sind dankbar für die Herrlichkeit, wir erleben, aber da ist ein Hunger nach noch mehr. Und Gott möchte uns, glaube ich, wirklich noch mehr geben. Aber er möchte gebeten werden, er möchte, dass wir ihn bitten. Und ich glaube, er möchte es nicht nur bei uns tun, sondern er möchte es in seinem ganzen Leib tun. Und wir wollen Hunger freisetzen in seinem ganzen Leib, in jedem Christen einfach nach seiner Herrlichkeit, nach Jesus, nach der größeren Herrlichkeit. Einfach wirklich diesen Hunger, dass Gemeinde kein Programm-Church ist, sondern wirklich gefüllt von der Gegenwart Gottes. Und jeder Christ wirklich ruiniert ist für alles andere, außer seine Herrlichkeit. Wir wollen ihn, wir wollen Gott, wir sind zu Gott gekommen. Und wir wollen ihn, wir wollen nicht irgendeinen Ersatz, wir wollen nicht irgendwas anderes, sondern wir wollen ihn. Und wir wollen für einen verstärkten geistlichen Aufbruch in unserer Mitte beten und auch in unseren Nationen. Oh, Halleluja. Auch ihr seid dabei, Schweizer, Österreicher, Franzosen und darüber hinaus. Halleluja, ganz Europa. Und dass wir wirklich diesen Hunger nach Gott in unserer Mitte freisetzen, in unseren Ländern, diesen Aufbruch überall, dieses Aufstehen. Halleluja. Sei Licht, steh auf, sei Licht, denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und die Verheißung sehen wir hier in Habakuk 2,14. Die ganze Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Zu erkennen, lass uns beten, dass die Augen aufgehen, dass sie die Herrlichkeit erkennen, dass sie Gott erkennen, dass sie plötzlich rausgehen. Die Schönheit, die ist auch wirklich, die ja immer, trotz des Falls, ja, ist die Welt so schön. Sie sehen, boah, da muss Gott hinterstehen. Oder wenn sie das Weltall sehen oder wie ein Körper funktioniert, ja, das kann ja nur Gott machen, sowas. Halleluja, genau, und Verheißung auch größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Gott möchte wirklich, ja, oder automatisch ist es so, da wo die Herrlichkeit ist, ist Frieden. Und das setzen wir frei, wirklich in den ganzen Leib und überall, wo wir auch hinkommen, dass wir gefüllt mit dieser Herrlichkeit überall hinkommen und Frieden setzt sich frei. Wo Unruhe war, wo Streit war, Hass war, kommt Friede. Halleluja, durch den Leib und durch uns auch. Halleluja. Und dann wollen wir ganz besonders beten dafür unsere Glory-Konferenz mit David und Stephanie Herzog. Vom 27.02. bis zum 1. März. Neue Räume der Herrlichkeit, Offenbarung freisetzen. Es viele gezogen werden. Wir hier wirklich einen Durchbruch erleben, auch eben während dieser Konferenz und über diese Konferenz hinaus. Und Georg wird im Chapter in Roderatshofen sein. Genau, in Nürnberg werden wir sein. Und dann werden wir noch die Heilungsräume haben. Genau, und lass uns beten für ein großflächiges, wirklich geistliches Erwachen in unserer Nation. Gott schenkt ein Erwachen. Halleluja, wir bitten ihn, wir flehen ihn an und wir danken ihm für ein großflächiges Erwachen in unseren Nationen. Halleluja. Und diesem Hunger, diesem Hunger nach mehr von Gott. Halleluja, Amen. Geht doch mal, wechselt doch noch mal die Gruppe, noch mal an einen anderen Pfeiler hier, Pfosten. Und ihr seid voll dabei am Livestream, betet mit uns, klingt euch voll ein. Halleluja, schreibt uns eure Eindrücke auch, die ihr habt, die ihr empfangt. Wir sind eins, Halleluja. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für den Monat März. Halleluja. Einen mächtigen Monat. Ein Durchbruchsmonat. Ein Herrlichkeitsmonat. Halleluja. Danke für die größere Herrlichkeit, die wir erleben, auch im März. Herr, auf unserer Konferenz. Halleluja. Glory Zone. Herr, und in all den Gottesdiensten, Veranstaltungen, Heilungsräumen, Vater, die wir haben werden. Halleluja. In Nürnberg, in Ruderatshofen. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus, für diesen Hunger, diesen Hunger und Durst, den du in jedem Einzelnen entzündest, Herr, dass wir wirklich wie Feuerfackeln brennen für dich, jeder einzelne Christ, Halleluja, hier und im ganzen Leib, Vater, wir sagen Feuer, Feuer, Feuer in dein Leib, Feuer in uns, Feuer in uns, Feuer in uns, Feuer in uns, Feuer, danke Jesus, mit deinem Feuerfels, Herr, das nicht mehr erlöschen kann, Herr, sondern immer stärker brennt, Herr, ich preise dich, Halleluja. Amen, Halleluja. Geben wir Jesus mal einen kräftigen Applaus für den Monat März. Halleluja. Ein gewaltiger Monat. Preist den Herrn. Jetzt mache ich noch mal kurz den April. Und zwar wollen wir im April beten. Wirklich, ich hatte das am 28. auch gepredigt, wirklich diese Umkehrbewegung in den Herzen der Menschen, diese vierfache Umkehrbewegung. Es reicht nicht aus, dass Menschen nur Jesus in ihrem Herzen aufnehmen. Habt ihr schon gemerkt? Menschen können Jesus in ihrem Herzen aufnehmen und trotzdem ändert sich noch nicht viel in ihrem Herzen. Wir brauchen wirklich diese Umkehr. Ja, Umkehr zu einer neuen oder zu überhaupt zum ersten Mal zu einer Liebe zu Jesus. Das ist das eine, Liebe zu Jesus und damit zu Gott, dem Vater. Aber auch Umkehr zu einer Liebe zu seinem Wort. Ja, Umkehr zu einer Liebe zu seinem Geist, zu seinem Wirken. Und Umkehr zu einer Liebe zum Leib Christi. Mir ist es nochmal so deutlich geworden, auch gerade als ich das nochmal vorbereitet habe, auch für heute Abend, wirklich diese vierfache Umkehr macht einen Menschen wirklich zum Jünger. Nur wenn wir diese vierfache Umkehr vollzogen haben, sind wir wirklich Jünger Jesu Christi, das heißt wirklich Nachfolger. Weil du kannst sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber wenn du den Leib Christi nicht liebst, also nicht Teil des Leibes Christi bist, kannst du nicht wirklich nachfolgen. Wenn du sein Wort nicht liebst und einfach sagst, na gut, ich mache einfach, was mir so einfällt, wie der Geist mich so leitet, was auch immer, aber du liebst sein Wort nicht und du lässt das Wort dir nicht zum Maßstab werden, dann folgst du nicht wirklich Jesus nach. Und wenn du gleichzeitig seinen Geist rauskickst und dich nicht von ihm führen lässt, auch, dann kannst du auch nicht Jesus nachfolgen. Das heißt, es braucht diese vierfache Umkehr. Also lassen Sie diese vierfache Umkehr freisetzen. In den Kirchen zuerst, aber auch draußen in der Welt. Okay? Und dann das Zweite, was wir beten, da ist die Verheißung, ja, die Verheißung noch dazu, die wir beten können, Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Amen. Das heißt, Umkehr ist die Verheißung Gottes. Und das Zweite, was wir beten, inklusive Verheißung, weil 1.4. ist das Datum, wo wir uns den Kaufpreis für unser neues Gebäude überweisen müssen. Also lasst uns beten an dieser Stelle für eine gute und störungsfreie Abwicklung des Kaufes unseres neuen Gebäudes für Unterkünfte und Kindergarten. Verheißung, 5. Mose 28, Vers 8. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Amen. Also lass uns da Segen drauf freisetzen. Und in dem Zusammenhang dann auch, lass uns da mit reinnehmen, dass wir wirklich für ein erfolgreiches Vorantreiben der Gründung des Kindergartens beten und auch für all die nötigen Genehmigungen, die dafür notwendig sind. Okay? Und die Spezial-Sonderveranstaltungen sind im April nicht so viel, weil da Osterferien sind, aber da haben wir einen Gründonnerstag-Spezialgottesdienst zum Beispiel und am Samstag, 25.04. haben wir einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Hinwil in der Schweiz. Okay, also misch nochmal durch, lern nochmal neue Beter kennen, nochmal wieder ein neuer Flow und an den Pfosten immer in den kleinen Gruppen zusammen. Let's go, April. Halleluja. Ja, Vater, wir setzen deine Herrlichkeit frei über den Monat April, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wirken, Herr, das du geplant hast, Herr, für diesen Monat, Herr. Herr, wir setzen frei, Vater, dass wirklich dieser Geist der Umkehr stärker und stärker fällt, Herr, in unserem Land, wirklich Umkehr, vollkommene Umkehr hin zu diesem vollen Leben in dir, Herr. Umkehr immer wieder neu, auch im Leib Christi, Umkehr zur ersten Liebe zu Jesus, Herr. Umkehr, Herr, zu einer Liebe zu deinem Wort, Herr, zu einer auch Unterordnung unter deinem Wort, Herr. Umkehr, Herr, zu einer Liebe zum Wirken des Heiligen Geistes, Herr. Und Umkehr, Herr, insgesamt zu einer Liebe zum Leib Christi, Herr. Wir setzen das frei, Vater. Und wir danken dir, Herr, dass dieser Geist der Umkehr fällt, Herr. Nicht nur im Monat April, sondern generell dieses ganze Jahr immer stärker, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du auch dich kümmerst einfach um all das, was das Gebäude und den Kindergarten angeht, Herr. Herr, wir rufen deinen Sieg und deinen Segen aus über den Monat April. Halleluja. Amen. Das ist kein April-Scherz, sondern das ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Alles neu macht der Mai. Okay, Christian, sag uns was zum Mai. Ihr dürft schon mal durchwechseln, in eine neue Gruppe wechseln und dann sagt euch der Christian was zum Monat Mai. Halleluja. Ja, vom Kindergarten gehen wir zu den Jugendlichen direkt rein, ja. Wir wollen wirklich es freisetzen, dass die Jugendlichen ja so richtig Ja, radikal ist immer so ein schlechtes Wort in dieser Welt, aber radikal für Gott ist einfach was Geniales, ja. Also radikal herrlichkeitserfüllte Jugendbewegung, die wirklich begeistert sind, ja, gerade in dieser Welt, ja, wo so viel Ablenkung und so viel einfließt auch auf die Jugendlichen, ja, dass sie einfach den Fokus halten, dass sie Begeisterung haben, dass sie Freude haben und Kraft in dem Heiligen Geist, dass sie da vorangehen, ja, in dem Strom, ja, und wirklich dem Antichristen dieses Zeitgeistes, ja, dass sie da einfach widerstehen, ja, letztendlich. Und wir danken dir auch daher, dass wir da einfach eine mächtige Ernte einnehmen dürfen, auch für die kommenden Generationen, ja, dass ein Hervorkommen einer neuen Generation auch von geistlichen Leitern da stattfindet, ja. Das ist nämlich letztendlich, ja, ist die Jugend, ja, die nächste Generation. Und da beten wir auch, dass da der Staffelstab aufgenommen wird, ja, in absoluter Entschiedenheit mit Jesus zu gehen. Und da ist letztendlich die biblischen Worte da dazu, ist in Prediger 12, Vers 1, denk an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, ja. Und das dürfen wir wirklich reinbeten, ja, dass die Jugendlichen jetzt schon es erkennen, diese Wahrheit erkennen, an Gott, letztendlich mit Gott vorwärts gehen. Weil auch die Jugendzeit prägt. Ja. Oder Sprüche 5, Vers 6, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf den Verstand. Auf all deinen Wege erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Auch glaube ich, das ist ganz wichtig, das freizusetzen über den Jugendlichen. Genau. Weiter wollen wir auch weitere Mitarbeiter, Leiter, Angestellte und sonstige Schlüsselpersonen wirklich auch freisetzen, speziell in diesem Jahr, dass sie in die Position reinkommen, ja, in die Dynamik des Reiches Gottes, sie verstärken, ja, so dass wirklich Gott, wo Gott auserwählt hat, ja, dass sie das auch erkennen. Das ist ja selbst, es ist ja auch eine eigene Entscheidung, da voranzugehen. Es ist eine eigene Entscheidung, da reinzugehen, ja. Und wir wollen wirklich beten, dass da eine Freisetzung ist, da wo heute vielleicht noch eine kleine Decke drüber ist über den Augen, ja, dass da eine Freisetzung stattfindet, Herr, ja, dass die Schlüsselpersonen wirklich da wirklich voll reingehen. Und auch da wollen wir wieder mit dem Wort Gottes das Ganze bekräftigen, dass ihr nachher dann auch beten könnt, wie Matthäus 9, 37 bis 38, Jeremia 3, Vers 15 oder Epheser 4, 11 bis 12. Er hat eingesetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und da sind viel unter uns, da sind viel in der Welt und da wollen wir wirklich da dafür beten, genau. Und dann gibt es auch noch besondere Ereignisse am Freitag bis, ja, die werden eingeblendet, genau, in St. Pölten, die Esoterikmesse, dann ist unser Pastor in der Konferenz in Coburg und dann unsere prophetische Herrlichkeitskonferenz. Auch da wollen wir wirklich den prophetischen Geist auch nochmal so richtig freisetzen. Genau, lasst uns starten. Ja, Herr, wir danken dir, Herr. Dein Wort sagt, die Ernte ist groß, Herr, und wir danken dir für die Arbeiter da dazu. Wir setzen sie frei, Herr, wir setzen sie frei, Herr. Sowohl die Prediger als auch die Evangelisten, Herr. Überall an ihren Orten, Herr, wo du sie brauchst, Herr. Wir setzen sie frei, Herr, dass sie hervorkommen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass die Jugendlichen, Herr, mit einem neuen Feuer wirklich erweckt werden, Herr. Ich danke dir, Herr, für ein Feuer unter den Jugendlichen. Ich danke dir für eine Erweckung unter den Jugendlichen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass sie nicht mehr nach links oder rechts schauen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass sie vorwärts gehen mit dir, Herr, in deiner Liebe, in deiner Kraft, in deiner Stärke, Herr. Ich danke dir, Herr, für ein Touchen ihres Herzens, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ganz besonders danken wir dir auch nochmal für die Veranstaltungen, Herr. Und wirklich, Herr, wir setzen dein prophetischen Geist setzen wir frei, Herr, in den einzelnen Veranstaltungen, ganz besonders, Herr, an dieser Herrlichkeitskonferenz, Herr. Danke, Herr, dass du da wirkst, Herr. Danke, Herr, dass du uns da mitnimmst, auch mit hinein, noch tiefer und tiefer und tiefer. Amen. Amen. Ja, Halleluja. Die Sommermonate sind Erntemonate, oder? Seid ihr da dabei? Halleluja! Wir möchten für Juni beten, für eine starke Salbung der Überführung, wenn wir mit nichtgläubigen Menschen über Jesus sprechen. Dass sie überwältigt werden von dem Bewusstsein, dass sie Jesus brauchen. Wir wenden wirklich die Verheißung an in Apostelgeschichte 2,37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und genau das setzen wir wirklich frei, tiefgreifende Bekehrungen, dass sie wirklich, wir sprechen mit ihnen und sie sagen, was sollen wir tun? Ich brauche einen Retter, ich bin verloren. Das möchten wir wirklich dieses Jahr sehen. Wir möchten auch für Menschen in unseren Familien beten, dass die Menschen in unserem persönlichen Umfeld zu Jesus kommen. Vielleicht da, wo wir schon lang dran sind, dass wirklich Durchbruch kommt dieses Jahr. Wir setzen wirklich Durchbruch frei. Und dann beten wir für alle, die eher am Rand der Gesellschaft stehen. Alkoholiker, Drogenabhängige, Kriminelle, Prostituierte und so weiter. Dass die Liebe Jesus wirklich ihre Herzen durchdringt. Dass die Liebe Jesu das Harte weich macht. Dass sie ihren Retter erkennen. Und ganz, ganz besonders beten wir auch für Jüngerschaft dieses Jahr, dass es uns gelingt, den Gemeinden, dem Leib Christi, wirklich die Menschen zu jüngern, dass sie andocken, dass sie unsere Geschwister werden, dass sie in ihre Berufung kommen. In Epheser 2,13 steht dazu, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Dass wirklich jedem, der sich bekehrt, dass er nahe kommt, sowohl zu Jesus als auch an unser Herz. Wir beten auch im Juni für die besonderen Ereignisse. Pastor Georg und Irina dienen beim Visionstag für geistliche Leiter in Basel in der Schweiz. Und dann ist Pastor Georg noch in Rosenheim auf der Identitätskonferenz. Ich glaube, das ist auch sehr stark. Dann haben wir einen evangelistischen Open-Air-Gottesdienst. Und dann ist noch geplant, dass unsere Pastoren in Hamburg dienen. Genau. Lasst uns neue Pfosten suchen, neue Teams suchen und für Juni eintreten. In Jesu Namen. Ja, Vater, ich danke dir wirklich für den Monat Juni. Danke, Herr, wirklich für einen Erntesommer, Herr. Vater, ich danke dir wirklich, dass du uns auch auf ein neues Level, neue Ebene der Evangelisation hebst, Herr. Danke, Herr, dass wenn wir mit Menschen sprechen, dass du wirklich drauf bist auf unseren Worten, Herr. Danke, Herr, dass sie wirklich tief in den Herzen getroffen werden, dass es ihnen durchs Herz geht, wenn wir von dir erzählen und dass sie wirklich zu dir gezogen werden, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich viele, viele Menschen sehen, dass die Massen wirklich zu dir kommen in diesem Sommer. Und Vater, ich danke dir aber auch für Jüngerschaft. Danke, Herr, dass wir Jüngerschaft wirklich leben. Danke, Herr, dass die Menschen, die sich bekehren, zu in die Gemeinde kommen, dass sie Teil des Leibes werden, dass sie ausgebildet werden, dass sie zugerüstet werden, dass sie heil werden, dass sie gesund werden und dass sie wiederum Frucht bringen, Herr. Vater, ich danke dir wirklich, dass du Jüngerschaft in unser Mindset setzt, dass du Jüngerschaft uns als Fokus gibst, dass wir nicht nur Bekehrungen wollen, sondern dass wir wirklich Jünger wollen, dass wir neue Brüder und Schwestern wollen, Herr. Vater, ich danke dir dafür und ich danke dir auch für die Ereignisse und die Termine im Juni. Danke, Heiliger Geist, dass du an jedem Termin wirklich mächtig wirkst durch unsere Pastoren, auch ja beim Open-Air-Gottesdienst. Danke, Heiliger Geist, wirklich für starke, starke Gottesdienste, wo auch viele Menschen wirklich zu Jesus finden, Herr. Amen und Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt gebe ich euch zum Schluss noch eine Verheißung mit auf den Weg, nämlich 2. Korinther 2, Vers 14. Da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug einherführt in Christus Jesus. Amen. Also lasst uns mal zum Schluss, ihr könnt ja irgendwo an euren Platz gehen, aber lasst uns nochmal alle zusammen aufstehen, wirklich und uns wirklich einreihen, nochmal ganz bewusst in diesen Triumphzug im Herrn und wirklich so einen Siegesschall nochmal loslassen, weil wir wissen, 1. Johannes 5, Vers 14 ist auch eine wunderbare Verheißung, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, dann wird es uns werden, sodass wir wissen, dass wir das Erbetene haben, heißt es, dass wir von ihm erbeten haben. Amen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir all das, was wir jetzt gebetet haben, haben werden, dann haben wir wirklich allen Grund zu einem mächtigen Siegesjubel. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du der Hörer unserer Gebete bist, Herr, und dass du uns im Triumphzug einherführst. Halleluja. Schritt für Schritt auch durch dieses ganze Jahr 2026. Danke, dass du uns von Monat zu Monat im Triumphzug einherführst. Halleluja. Danke, Jesus. Amen, amen, amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns den Herrn zum Schluss nochmal preisen. Halleluja. Los geht's. Halleluja. Come on. Come on, los geht's. Du hast schon gesehen. Über alle Mächte und jedes Knie beugt sich vor dir. Keiner kann sich mit dir messen. Du bist der Mächtige, der starke Gott. Du hast schon gesehen. Über alle Mächte und jedes Knie beugt sich vor dir. Keiner kann sich mit dir messen. Du bist der Mächtige, der starke Gott. Wir machen deinen Namen groß. Wir machen deinen Namen groß. Weichen nicht zurück, feiern deinen Sieg. Denn für immer gebe ich dir. Wir machen deinen Namen groß. Wir machen deinen Namen groß. Weichen nicht zurück, nehmen ein das Land für deine Herrlichkeit. Wir machen deinen Namen groß. Wir machen deinen Namen groß. Jesus, Halleluja, wir lieben dich, Herr. Oh, da ist so eine Dynamik im Geist da. Da ist so ein Geist des Durchbruchs, der Power, des Gebets da. Man merkt schon, dass schon einige eingestiegen sind, wirklich auch in diese Fastenzeit. Ich möchte dich wirklich ermutigen, auch wenn du über Livestream zuschaust und vielleicht noch nichts davon gehört hast oder bisher dich noch nicht eingeklinkt hast, kling dich mit ein, einfach auch in diese Zeit mit Gebet und Fasten. Ja, und beim Fasten einfach auch nochmal ein Wort dazu. Fasten muss dich auch was kosten, sonst ist es nicht wirkliches Fasten, okay? Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse einfach mal den Wein weg im Januar, wo du sonst jede Woche ein halbes Gläschen getrunken hast, das ist nicht wirkliches Fasten, sondern deswegen haben wir wirklich, ich sag mal so, das Mittelding ist dieses Daniel-Fasten. Ja? Das heißt aber nicht, dass du Daniel-Fasten musst. Du kannst auch Vollfasten. Ja? Du kannst dir einzelne Tage nehmen, wo du vollfastest zwischendurch. Du kannst Suppen fasten, du kannst Fruchtsaft fasten, du kannst Gemüse fasten, du kannst einfach Daniel fasten. Schau einfach, ich meine natürlich immer, wenn es dir körperlich möglich ist, das ist klar, manche Leute haben körperliche Einschränkungen, das ist nicht möglich. Aber wenn es dir möglich ist, kling dich wirklich ein mit Fasten, wo es dich auch was kostet, okay? Sei da dabei, weil nicht deswegen, weil du Gott den Arm umdrehen kannst durch Fasten oder Gott veränderst durch Fasten, sondern weil es dich positioniert. Es macht was mit dir. Fasten verändert dich. Es macht dich empfänglicher. Du spürst es schon. Heute Abend ist so ein das ist so ein da. Ja, das liegt daran, dass sich viele hier positioniert haben, wirklich von Gott zu empfangen. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, das wird noch stärker werden die nächsten Wochen. Wir sind erst in der ersten Woche. Nächste Woche werden wir das zweite Halbjahr durchbeten. Ja? Und da werden wir auch deine persönlichen Gebetsanliegen durchbeten. Übrigens, ja, wir haben schon einige persönliche Gebetsanliegen bekommen auch. Wenn du deine noch nicht geschickt hast, schick sie uns noch zu oder bring sie mit nächsten Donnerstag. Und außerdem werden wir auch beten für unsere Traumbücher. Wir werden beten, dass wirklich die Träume und Visionen jedes Sohnes Gottes zustande kommen nächste Woche hier. Also das wird auch nochmal ein starker Gebetsabend werden und insgesamt wird sich das einfach aufbauen, auch diese nächsten 2,5 Wochen. Also wenn du dich bisher noch nicht eingeklinkt hast, ist immer noch Zeit, du hast noch 2,5 Wochen und du kannst ja auch länger fasten als 26. Januar, ist auch kein Problem. Also kling dich mit ein, weil da ist was echt, was sich aufbaut. Da ist etwas, was etwas freisetzt im Geist, in dir. Du wirst positioniert und plötzlich merkst du, wow, du bist sensibler für die Herrlichkeit Gottes. Du bist empfänglicher für die Dinge des Geistes. Du kannst deine Stimme klarer hören und all diese Dinge. Also nutz die Gelegenheit, dich mit einzuklinken. Preis den Herrn. Halleluja. Es wird mächtig die nächsten Wochen.